Kundgabe 5099. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.4.1951. Gotteskindschaft. Bedingungen. Nichts anderes kann euch die Gotteskindschaft eintragen, als dass ihr ein Leben führet nach meinem Willen. Ein Leben in Liebe. Ein Angleichen und Einfügen in die ewige Ordnung, die in der Liebe begründet ist. Mein Kind zu werden, das in alle Rechte des Vaters eingeht, stellt Bedingungen an das Geschöpf, das als Mensch sich diese Vergünstigung erwerben soll. Und diese Bedingungen können ihm sehr leicht fallen, aber auch wieder so unendlich schwer. Es ist die Erfüllung meiner Gebote, die ich von den Menschen fordere. Es ist das Umwandeln des Wesens zur Liebe, auf das der Mensch als mein Kind erkennbar ist, jedem, mit dem es in Berührung kommt. Dieses Liebegebot muss erfüllt werden, ansonsten ein Angleichen an mich nicht möglich ist, der ich die ewige Liebe selbst bin. Doch immer gilt die innerste Herzensregung, denn ihr entsprechend lösen oder verdicken sich die Hüllen um die noch ringende Seele. Und diese Herzensregung muss ohne jeglichen Zwang im Menschen auftauchen. Dann ist sie wertvoll, sowohl für sich selbst als auch für die notleidenden Brüder, die rechte Liebe spüren müssen, um ihre Kraft auch ermessen zu können. Die Liebe ist das einzigste Erlösungsmittel. Die Liebe ist der einzige Weg, der zu mir führt. Und die Liebe muss von jedem Menschen geübt werden, der selig werden will. Und ich kann von dieser meiner Bedingung nicht abgehen, weil die Verbindung mit mir nur hergestellt werden kann durch die Liebe und diese Verbindung zum Zustand der Gotteskindschaft gehört. Eines folgert sich aus dem anderen, so auch, dass die Liebe Licht und Kraft dem einträgt, der sie übet in uneigennütziger Weise. Licht und Kraft aber gehören gleichfalls zu meinem Urwesen, wie sie also auch euch, meinen Geschöpfen, eigen waren, als ihr noch im Zustand der Vollkommenheit euch befandet. Ihr waret licht und kraftvoll, solange euch die Liebe durchstrahlte, habet sie aber verloren, als die Liebe nachließ. Für euch Menschen sind alle diese Dinge geteilte Begriffe. Licht, Kraft und Seligkeit. Doch sie gehören unweigerlich zusammen und ein Liebeleben, ein Erfüllen meiner Gebote, bringt euch alles wieder zurück, was ihr einst verloren habt. Und ungeheuren Reichtum könntet ihr wieder in Empfang nehmen, so ihr euch mir als der ewigen Liebe angleichet, also wieder zu dem werdet, was ihr waret zu Anbeginn. Meine Kinder, die in Seligkeit schwelgen können, weil ihnen Licht und Kraft in aller Fülle innewohnt. Die Gotteskindschaft ist der höchste Grad von Seligkeit, den meine Geschöpfe sich erwerben können. Ich stelle wohl Anforderungen an euch, doch unerfüllbar sind sie nicht, weil ich euch ständig mit meiner Liebe und Gnade zur Seite stehe, weil ich nichts fordere von euch, das über eure Kraft geht, sondern stets meine Forderungen eurem Geisteszustand anpasse. Doch so wie ihr ein Liebeleben führet, wird euch auch alles leicht fallen, weil die Liebe selbst Kraft ist und ihr dadurch ständig eure Kraft vermehren könnet. Zudem ziehet ihr mich selbst durch die Liebe an. Ihr ziehet den Vater und der Vater ziehet euch. Und ihr erreichet mit Sicherheit euer Ziel. Ihr werdet zu meinen Kindern und nehmet gänzlich von meinem Herzen Besitz. Und ich wehre euch nicht, denn ich verlange nach meinen Kindern, die meiner Liebe Produkte sind. Und ich will ihnen unbegrenzte Seligkeiten bereiten, bis in alle Ewigkeit. Amen.